Kundgabe 930. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.05.1939. Mysterium der Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn. Siehe, mein Kind, ich sehe in dein Herz und kenne deinen Willen, mir zu dienen. Ich vermisse jedoch deiner Seele Glauben an die Allgewalt der göttlichen Liebe. Und so wirst du stets zögern, wenn sich Hindernisse dir in den Weg stellen, wo uneingeschränkter Glaube dir diese Hindernisse beseitigen kann. Denn der meine Liebe begehrt, wird doch von mir nimmer verlassen sein. Und so er nun meine Hilfe benötigt, wird sie ihm werden, immer und an allen Orten. Und so dich dein Herz zu mir drängt, werde ich dir nahe sein und alles von dir fernhalten, was die Verbindung mit meinem Kinde stören könnte. Denn ich brauche mir vertrauende Seelen. Ich habe dir noch viel zu sagen und bin daher immer für dich bereit, so dein Herz nach mir verlangt. Und so löse deine Gedanken von der Welt und vernimm die Stimme von oben. Das Mysterium der göttlichen Dreieinigkeit ist für den Menschen noch immer die Klippe gewesen, daran er gescheitert ist. Und deshalb geht dir heute wiederum eine Belehrung zu, die, ohne Zweifel offen zu lassen, in aller Anschaulichkeit zur Lösung beitragen und dem denkenden Menschen leicht fasslich das Problem enthüllen soll. Und also ward der Geist aus Gott lebendig. Und es leuchtete das Licht hell und klar. Denn die Göttlichkeit erbarmet sich der Menschheit und sucht ihr Aufklärung zu geben in jeder ungelösten Frage. Der Mensch vermag das eine nicht zu fassen, dass sich in einer Wesenheit die Göttlichkeit in aller Fülle zu bergen vermag, dass aber der reine Geist untrennbar ist und das allerunwürdigste Wesen in engster Verbindung steht mit ihm, dass also auch unter der ewigen Gottheit nur dieser untrennbare Geist zu verstehen ist und alles aus ihm hervorgegangene Geist aus Gott ist. Nur das Zugehörigkeitsgefühl zu diesem nicht mehr recht erkennt und somit sich selbst trennt oder entfernt, jedoch dessen ungeachtet immer nur göttliches Erzeugnis ist. Also immer und ewig als Ursubstanz Geistiges aus Gott ist. Wer so nach sich entfernt von der Gottheit, erkennet sich selbst nicht mehr, bleibt aber dennoch, was er ist. Wer aber die Verbindung sucht mit ihr, dessen Geistiges spürt die Zugehörigkeit und ist also bewusst das Gleiche. Und nun werdet ihr fassen können, dass sich das Mysterium der Dreieinigkeit Gottes wie folgt erklären lässt. Es hat die Liebe Gottes sich den Menschen zu erkennen gegeben als Vater, also als Ausgang der Menschheit. Es hat die Liebe die Trennung der Menschheit von ihrem Erzeuger überbrückt und sich also verkörpert in einem Menschen, dessen Geist seine Zugehörigkeit zu Gott erkannte und der also gleichsam eins war mit dem göttlichen Vatergeist. Und es war so nach der Mensch nur rein äußerlich ein Wesen für sich. Der Geist jedoch war Gottes. Das Urverhältnis war hergestellt. Der Geist erkannte sich, und so nach war Gott in aller Fülle in dem, was ihm zum Aufenthalt auf Erden ward, um der Menschheit sichtlich zu sein. Die mit dem menschlichen Körper geeinigte Gottheit war gleichsam deshalb sichtbar geworden, um die Menschen den Abstand erkennen zu lassen, den sie selbst sich geschaffen hatten. Es war die göttliche Liebe also tätig geworden und legte die göttliche Weisheit nun gleichfalls in des Gottmenschen Herz. Denn es war ja dessen Geist eins mit Gott und musste sich sonach auch in aller Weisheit befinden und aller göttlichen Kraft bedienen können. Es musste sich die Weisheit Gottes äußern durch Menschenmund. Und also war alles Wirken Jesu auf Erden das Wirken Gottes durch den Menschensohn, nicht aber, dass dadurch eine zweite Wesenheit sich äußerte. Und der Begriff Gottvater Gott Sohn ist nicht anders zu erklären, als dass der Vatergeist von Ewigkeit sich durch Menschenmund offenbarte. Dass also Gott Sohn das Gleiche ist wie Gott Vater, nur dem Menschen begreiflich geworden durch Jesus Christus, der die Trennung vom Vatergeist überwunden hatte, eben durch die Erkenntnis der Zusammengehörigkeit mit der ewigen Liebe. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ist dies wohl einfacher zu erklären, als dass ein jeder, der mit dem Vater sich vereinen will, gleichfalls erkennen muss, dass der göttliche Geist in ihm untrennbar mit dem Vatergeist verbunden ist und dass ein jeder diesen Weg finden muss und daher nachfolgen in allem dem göttlichen Erlöser, der sein Leben vorgelebt hat, jenen, die gleich ihm zum Vater verlangen. Nicht in anderer Weise ist dies möglich, als nur allein durch die Nachfolge Jesu, der als Menschensohn das Beispiel gab, dass nur allein der Geist aus Gott seine Zugehörigkeit zu ihm erkennen muss und dass es dann keine Schranken mehr gibt, die ihn vom Vater trennen. Amen.